Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Dresden, den 26. April 1793. Immer habe ich einen Brief von dir mit neuem Vorrat zum Kallias erwartet und meine eigenen Materialien zur Antwort aufgespart. Von mir erhältst du heute nichts von dieser Art. Ich bin zu zerstreut, um meine Ideen sammeln zu können. Zu deiner Wohnung im Garten wünsch ich dir Glück. Genieße nur diesen Sommer ungestört. Keine Vorlesungen, keine dringende Arbeit, nur so viel Geistestätigkeit, als zu einer gesunden Existenz nötig ist. Es ist schade, dass wir bei deinen vorigen Wirtinnen nicht wohnen können. Unsere Reise wird sich bis zum August verzögern. Zu Pfingsten kommt die Tante. In 8 oder 14 Tagen geht Dora mit der Herzogin von Kurland, die jetzt hier ist. Ihre Zurückkunft kann vielleicht im Julius geschehen. Daher habe ich vorläufig, weil ich mich jetzt bestimmen musste, für den August Urlaub genommen. Zu der Wallfahrt nach Jena hat sich besonders Graf Geßler und ein junger Regierungsassessor von Senf gemeldet, eine meiner jetzigen liebsten Bekanntschaften. Es ist ein denkender Kopf und er hat eine Seele, die sich gern für das Große und Schöne erwärmt. Seine Bescheidenheit gibt ihm in seinem Äußeren eine gewisse Schüchternheit, die ihn in der großen Welt immer zurücksetzen wird. Aber im freundlichen Zirkel fehlt es ihm auch nicht an Fröhlichkeit. Münchhausen kommt auch vielleicht zu eben dieser Zeit wieder nach Jena. Kurz, es wird ein hübscher Zirkel werden, in dem wir uns abends herumdrehen können, wenn wir die Vormittage über uns müde gesprochen haben. Mir wird es sehr gedeihlich sein, einmal alle prosaische Verhältnisse vergessen und in einer besseren Welt leben zu können. Sei du nur brav gesund. Mit mir ist's diesen Winter vortrefflich gegangen und ich spüre keinen Rest meiner ehemaligen Zufälle. Von Ramberg erwarte ich viel für deinen Kallias. Ich hätte ihn gern hier gesehen, aber wie ich höre, reist er nach Berlin. Über beiliegendes Predigtbuch wirst du dir schon den Kopf zerbrochen haben, was du damit anfangen sollst. Aber ich will dir nicht zumuten, darin zu lesen, ungeachtet ich eine dieser Predigten wirklich mit Zufriedenheit gehört habe. Den Verfasser kenne ich als einen schätzbaren jungen Mann und als einen aufgeklärten Theologen, der seine Bestimmung mit Eifer zu erfüllen sucht. Er hat dies Exemplar für die Unternehmer der Literaturzeitung bestimmt und wünscht, von einem billig denkenden Manne beurteilt zu werden. Er unterwirft sich jeder Kritik, nur wünschte er, auf eine Art behandelt zu werden, wodurch sein jetziges Ansehen bei seiner Gemeinde, wovon seine Nutzbarkeit abhängt, nicht zu viel verlöre. Seine Bescheidenheit hat diese Furcht bei ihm erweckt, ungeachtet ich nicht glaube, dass er Ursache dazu hat. Dir übergebe ich sein Anliegen. Du wirst schon Gelegenheit finden, es auf gute Art zu besorgen. Huber ist hier gewesen und wir haben ihn glücklicherweise nirgends getroffen. Münchhausens Gut ist Steinburg bei Kloster Häseln.